1. Thessalonicher, Kapitel 3. Darum haben wir es nicht weiter wollen vertragen und haben uns lassen wohlgefallen, dass wir zu Athen allein gelassen würden, und haben Timotheus gesandt, unseren Bruder und Diener Gottes und unseren Gehilfen am Evangelium Christi, euch zu stärken und zu ermahnen in eurem Glauben, dass nicht jemand weich würde in diesen Trübsalen, denn ihr wisset, dass wir dazu gesetzt sind. Und da wir bei euch waren, sagten wir es euch zuvor, wir würden Trübsal haben müssen, wie denn auch geschehen ist und ihr wisset. Darum ich's auch nicht länger vertragen, hab ich ausgesandt, dass ich erführe euren Glauben, auf dass nicht euch vielleicht versucht hätte der Versucher und unsere Arbeit vergeblich würde. Nun aber, so Timotheus zu uns von euch kommen ist und uns verkündiget hat euren Glauben und Liebe, und dass ihr unser gedenket alle Zeit zum Besten und verlanget nach uns zu sehen, wie denn auch uns nach euch. Da sind wir, liebe Brüder, getröstet worden an euch in aller unserer Trübsal und Not durch euren Glauben. Denn nun sind wir lebendig, dieweil ihr stehet in dem Herrn. Denn was für einen Dank können wir Gott vergelten um euch für alle diese Freude, die wir haben von euch vor unserem Gott. Wir bitten Tag und Nacht fast sehr, dass wir sehen mögen euer Angesicht und erstatten, so etwas mangelt an eurem Glauben. Er aber, Gott, unser Vater und unser Herr Jesus Christus, schicke unseren Weg zu euch. Euch aber vermehre der Herr und lasse die Liebe völlig werden untereinander und gegen jedermann, wie denn auch wir sind gegen euch. Dass eure Herzen gestärket, unsträflich seien in der Heiligkeit vor Gott und unserem Vater, auf die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi samt allen seinen Heiligen.